Classic Video Games Radio. Classic Video Games Radio. Ja, hallo und herzlich willkommen da draußen hier bei Classic Video Games Radio. Ja, in der allerersten Sendung hier auf unserem Sender. Ja, die Jukebox Nummer 1. Herzlich willkommen hier. Ja, endlich moderiert mit Mikrofon. Am Mikrofon ist unter anderem auch Sabrina. Guten Abend. Guten Abend. Und auch der Frank der Lukotus. Hallo, guten Abend zusammen. Versteht ihr uns alle gut? Ich hoffe doch, dass das heute gut bei euch ankommt. Ich denke doch, wir haben alles wunderbar lange ausgetestet hier. Sehr und schön. Und sieht so aus, die Leute haben hier durchaus im Chat. Ja, herzlich willkommen auch der Chat von Classic Video Games Radio. Hier ebenfalls heute mit an Bord Stefan, Naffitz, Andi, Blubberdiblub, Bugla, Chennard, Hellcat, Kellenmeister, Lukotus, Mickey. MTH, genau, Sabrina ist natürlich auch da, Sunny Fox ist immer, idelt da immer vor sich hin. Ja Leute, es hat natürlich mal wieder nicht hundertprozentig funktioniert hier, wir haben eine Minute oder zwei hatten wir glaube ich Verspätung. Tut uns leid, aber wie gesagt, wir müssen uns auch noch ein bisschen an dieses System hier gewöhnen und ja, aber ich denke, das wird sich im Laufe der Sendung haben wir das raus, beziehungsweise spätestens zur zweiten. Genau, alles neu macht der März in diesem Fall. Diesmal nicht der Mai, sondern der März. Genau, alles neu macht der März. Ja, wem haben wir das alles zu verdanken? Das ist natürlich ja, der Frank, der hier über Skype hier bei uns zugeschaltet ist. Ohne ihn hätten wir das alles jetzt hier nicht. Nochmal vielen Dank an dich und an deine Zeit, die du für uns übrig hattest. Aber gerne, alles für die Hörer und alles fürs Hobby, macht ja auch Spaß. Genau. Ja, wir haben wirklich da wochenlang hier hantiert und jetzt haben wir echt, ich denke, wir haben eine gute Sache gefunden, gute Möglichkeit. Und ja, was machen wir heute? Jukebox haben wir die Sendung genannt und wir waren noch nicht ganz sicher, der Frank und ich, ob wir uns bei Jukebox bleiben. Bei dem Namen der Sendung bleiben. Ob wir den Namen noch ein bisschen erweitern oder sowas, ja. Ja, ich war noch nicht ganz so... Ich dachte, du schon, nur Lukotus nicht. Ja, er hat mich schon zum Denken gebracht, so ist es ja nun nicht. Ja, also ich war jetzt nicht schaffte das doch ab und an, das ist ja Wahnsinn. Also ich war natürlich nicht hundertprozentig davon überzeugt, habe aber gedacht, komm, für die erste Sendung nennen Sie erstmal Jukebox, weil ganz einfach, ihr sollt natürlich mitmachen hier so ein bisschen und sagen, Marco oder Apprentice, spiel mal den und den Song. Ja, es kann natürlich auch Chiptune sein oder Remix oder sonst was. Wir haben ja über, ich weiß nicht, wie viel tausend Songs. Frank, wie viele Songs haben wir? Ich glaube, im Mix-Ordner sind irgendwas knapp 1100 oder so. 1000 irgendwas, ja. Und dann haben wir noch die Originals und ja, ist auf jeden Fall genug Material vorhanden, ja. Also solltet ihr einen irgendwie aus einem bestimmten Spiel irgendwas hören wollen, sagt es ruhig im Chat hier von Classic Video Games Radio und teilt es mir mit. Und dann können wir darauf eingehen. Unter anderem haben wir natürlich auch heute, was haben wir noch, Frank, was haben wir noch im Programm heute? Wir haben unser inzwischen umbenanntes Chiptune-Puzzle haben wir vor. Genau. Da haben wir ein paar zusammengestellt, wie ihr es von früher schon kennt. Soundschnipsel aus verschiedenen Spielen, von verschiedenen Systemen auch. Und ihr könnt dann im... wie machen wir das? Im Chat raten? Nee, per Skype müssen die anrufen. Ne? Also anrufen beim Marco und dann raten, also eure Rateversuche abgeben. Ganz genau. Und das macht ihr unter folgender Telefonnummer. Das wäre nämlich die 022 51 7944 995. Und dann können wir euch hier direkt bei uns am Computer in den Chat einschleusen, in den Skype einschleusen und dann haben wir euch quasi hier mit dabei und dann könnt ihr mitraten. Aus welchem Spiel sich dann dieses Soundschnipsel, aus welchem Spiel das eben ist, dieses Soundschnipsel, genau. Bei Skype können die Leute auch anrufen, oder? Das geht natürlich auch. Da müsst ihr einfach hingehen und eben meinen Nutzernamen mich, wie heißt der? Apprentice for Amiga heiße ich dort. Ne? Das sollte man vielleicht auch mit dabei schreiben. Hab ich schon. Hast du schon, jawohl. Hat Sabrina eben gerade in den Chat gepostet. Apprentice for Amiga, wobei das for eine 4 ist. Und dann findet ihr mich dort auf Skype. Aber ich glaube, viele haben mich auch schon in Skype geaddet, die jetzt gerade im Moment zuhören, so wie ich das sehe. Nico is in the house. Juhu. In Rot. Live und in Rot, genau. Genau, ja. Hellcat, du hast mich auch schon im Skype. Jawohl, so ist es. Wir haben schon bereits mal kontaktet. Er ist nämlich einer der Mitorganisatoren der Dorico Party zumindest. Ich weiß nicht, ob er sich auch, ob es auch da um die anderen Doricos geht, ob er da mitmacht. Zumindest habe ich ihn auf der Dorico Party kennengelernt. Jawohl. Ja. Oh, wir haben auch schon den ersten Wunsch. Was gibt's denn für einen Wunsch? Der Buggler wünscht sich Moon of Thanatos. Oh ja, den haben wir. Das haben wir in der Liste, das kommt mir bekannt vor. Ja, den haben wir auf jeden Fall. Den werde ich auf jeden Fall in die Queue mit einsetzen und dann auf jeden Fall nachher dann mit abspielen. Genau, ja gut, würde ich sagen, haben wir erstmal auf zu quatschen und spielen einfach mal ein bisschen Musik ab. Gerade im Moment läuft hier, ich glaube, Chiptune, Toby on Top von Chris Hülsbeck auf dem Cefi. Viel Spaß. Durch. Erstmal muss ich ihr Mikro ausmachen. Okay, da muss ich mich jetzt gerade korrigieren. Es ist die To Be On Top Version von Chris Hülsbecks CD. Jawohl, so ist es. Ja, jetzt hier der gewünschte Track von Bugla, glaube ich, war das. Mhm. Bugla, für dich hier Moon Oath und Thanatos. Jawohl. Mhm. So, genau. Ja, und die Neko, die hat sich hier einen schönen Track gewünscht. Ich bin mal gespannt, wie der ist. Ich kenne den noch gar nicht so gut. Legend of Zelda, Majora's Mask. Link to the Past, ne? Genau, von Daisy Nubioso. Ich bin mal gespannt. Viel mit Gesang, habe ich gerade festgestellt. Auf jeden Fall ein cooler Song. Okay, sorry, es war Link to the Mask, nicht to the Past. Man erkennt den ganzen Tracknamen hier nicht. Young Hero knew what had to be done. Check it out. What do you know? I gotta go. Call forth the Giants, numbers 1 through 4. When I play my Ocarina, it's a blast to the past. But I put on my Majora's Mask, handle the task, and proceed down the path of my aftermath. Prove I'm worthy, though I won't hurt thee. Just wanna be the real me, till I get my hands on the Force of Three, the Holy Trinity. Struggling against the forces in my darkest hour, I'm still reaching for the courage, wisdom, and power. Skull Kid. That's right. I'm gonna find a way out of here and get that mask back. Alright, Skull Kid, here it is. Even though I don't know which way to go, that won't slow me down when I come through the front door. With my magic sword, strike a chord in accordance with the parameters of my ordinance. I'll use to dispose of the darkness, but hark this, my arrows of light will continue the fight between wrong and the right. Despite your desire to smite me, can't accept defeat. A punk like you could never be the omnipotent link with the love of the princess in distress. Is this the test? You messed with the best, and oh, you know the rest. Looking through the castle, wanna know where the skull kid is. Wanna get the mask back and attract the love of my princess. Need a map and a compass, and I got this amidst the mist. I get the gist, but the kid's on my list, cause he's got me pissed. Cause never in my life has Link been dissed. Will the notes of my flute let the princess know of my presence? Let the essence of my song persuade her to continue on and play along. keep on swimming in the sea. Now, baby, I swim all day. Fish in my way. Classic Video Games Radio. So, Leute, da sind wir wieder. Hier am Mikrofon von Classic Video Games Radio. Jawohl. Ja, mit dabei ist heute hier auch der Frank. Hallo. Und die Sabrina natürlich auch. Natürlich. Und ihr seid jetzt wahrscheinlich alle verwirrt. Wo sind denn die? Ich sehe ja gar keinen. Kann ich verstehen, dass ihr da im Hintergrund so ein bisschen denkt, ups, das ist aber komisch. Ich kann mit dem Format jetzt gerade nicht so allzu viel anfangen. Ja, ich habe natürlich mir was dabei gedacht. Also im Großen und Ganzen wollte ich ja eigentlich nur Radio haben, mit ein bisschen Musik so, falls, sag ich mal, wir keine Videosendung machen, dass trotzdem Musik vorhanden ist. Das war eigentlich so die Idee. Und dann kam aber irgendwann mir Frank dazwischen. Ha? Genau, ich bin alles schuld. Ja, Frank ist alles Bea schuld. Culpa. Der meint, das kriegen wir hin. Der meinte dann, das kriegen wir hin, euch ein Radio zu basteln. Und ja. Das Ergebnis, wie gesagt, ist jetzt Arbeit eines halben Jahres fast. Kann man sagen. Ja, wir haben ziemlich viel getestet und rumprobiert und hin und her verschiedene Programme ausprobiert und so weiter, ja. Und das war also echt, echt krass. Und dementsprechend, ja, es ist tatsächlich dann doch so gekommen, dass es technisch möglich war. Oder ist vielmehr. Und dass wir dann gesagt haben, okay, dann mache ich doch mal ein bisschen mehr damit. Weil wenn wir das technisch alles möglich ist, dann kann man auch was damit machen. Und meine Idee war eben halt, und das fing ja schon in den letzten Videosendungen ja schon damit an, dass wir Themen hatten, die im Grunde genommen eigentlich fürs Videosenden gar nicht so richtig gedacht sind, wenn man so will. Ja, man hört nur Stimmen, man hört nur Gespräche, jetzt wie zum Beispiel in der letzten Sendung mit dem Podcast. Da habe ich mir halt gedacht, okay, das ist eigentlich nichts für den Videoserver. Das passt super ins Radio, sowas. Ne? Genau, und so werden wir dann die nächste Podcast-Sendung, wenn die DMG Talk nochmal eine machen, auch übers Radio senden. Ne? Richtig, genau, so war es gedacht. Und wer weiß, was noch so an Sendungen eventuell kommt. Ne, Frank, du hast ja dir auch schon was ausgedacht. Genau, zwei Dinge haben wir schon in Planung. Also vielleicht machen wir das so ein bisschen abhängig davon, wie gut das ankommt. Aber ich denke mal, auch wenn es nur 3 oder 4 Leute interessiert, das ist ja auch schon mal was. Dann würden wir das einfach machen und sagen, wir haben auch Spaß daran. Und auch wenn es nur wenige andere Leute vielleicht dann zuhören wollen, das ist völlig okay, dann machen wir das. Zum einen haben wir geplant, Neko speziell hat das ja mitbekommen, dass ich seit, ja, inzwischen ist es so ein Dreivierteljahr ungefähr, zum Zelda-Fan geworden bin. Gibt es noch so eine kleine Hintergrundgeschichte, warum das gerade jetzt erst so gekommen ist. Im Grunde hatte ich mit Zelda davor überhaupt nichts am Hut, aber seitdem habe ich mir da etliche von den Spielen reingezogen. Zwar nicht selber gespielt, aber immerhin angeschaut. Ganz genau, da wollte ich gerade was zu sagen. Ja. Du hast wahrscheinlich noch nicht ein einziges Zelda wirklich gespielt. Ich habe, ja, wenn man das als Spielen bezeichnen kann, ich habe mal auf dem Emulator 10 Minuten Twilight Princess gespielt. Ja, immerhin das. Dass du so ungefähr so das Spielgefühl so ein bisschen einsacken kannst. Ja, und es war mehr Einstellerei am Emulator, dass das Ding dann auch funktionierte, als dann wirklich das zu spielen. Aber egal, naja. Vor einem halben Jahr ungefähr, dreiviertel Jahr, habe ich so circa damit angefangen, mir da Let's Plays von anzuschauen und so Hintergrundinformationen ein bisschen zu sammeln. Also, weil ich einfach die Story ganz interessant fand und speziell, wie dann die Fans darüber philosophiert haben, wie jetzt die einzelnen Teile zusammenhängen könnten, ob es da dann wirklich eine Geschichte gibt, die eine übergreifende Story gibt oder ob die einfach nebeneinander stehen, irgendwie die Teile. Und naja, seit dem Hyrule Historia Buch hat man da ja dann zumindest von Nintendo was vor die Nase gesetzt bekommen, was die sich dabei gedacht haben, an übergreifendem Plot. Und Naja, im Zuge dessen habe ich mir gedacht, Zelda hat ja auch ganz schöne Soundtracks und vielleicht könnte man mal eine Zelda-Playliste zusammenstellen und so eine Art Zelda-Abend machen, jeweils zu einem bestimmten Thema und sagen, wir machen jetzt von den und den Spielen oder vor dem und dem Hintergrund eine Playlist mit Zelda-Stücken und lassen die laufen. Und das können wir jetzt schön kombinieren mit der neuen Idee von Marco hier, so eine Art Jukebox zu machen und sagen, wir moderieren das auch live. Spielen nicht einfach nur eine Playlist ab und die Leute können zuhören und es passiert sonst nichts, sondern wir machen das dann live und moderieren entsprechend so, ähnlich wie wir das dann heute machen wollen. Und versuchen auch die Zuhörer einzubeziehen, im Chat auf jeden Fall, dass Musikwünsche vielleicht geäußert werden können. Vielleicht das ein oder andere Ratespielchen zu Zelda, Soundtrack-Schnipseln oder was in der Richtung. Und dann schauen wir mal, was da kommt. Genau, und dadurch, dass du ja das aufgesogen hast jetzt wie ein Schwamm, ziemlich, ja. Ja, ist es ja durchaus auf jeden Fall so, dass du da eigentlich auch einiges zu erzählen hast. Du hast mich ja schon, hast mir ja schon viele, viele Sachen erzählt, von denen ich ja selber eigentlich ja gar nichts wusste, weil ich diese Spiele, ich kenne ja Zelda und ich weiß, worum es geht, aber ich habe nicht alle Teile gespielt und die wenigsten durchgespielt. Und von daher war ich dann immer sehr überrascht, wie viel du doch darüber weißt. Ja, da hat man, das ist dann im Grunde ein Vorteil ein bisschen, wenn man dann ein Let's Play sich anschaut. Man kann natürlich sagen, das selber zu spielen ist eine andere Erfahrung, ist es auf jeden Fall auch, aber ist das ein bisschen eine Zeitfrage. Da musst du auch entsprechend Zeit rein investieren, wenn man das ganz durchspielen will. Speziell die neueren Zelda sind ja schon sehr lang. Da spielt man dann schon einige Tage oder Wochen, je nachdem, wie viel Zeit man hat dran. Mhm. Wenn man das sich ein Let's Play anschaut von jemandem, der das Spiel gut kennt und der einem viel Hintergrundinfo geben kann dazu, dann hat man am Ende wahrscheinlich mehr Wissen zu dem Spiel als einer, der es einfach nur so gespielt hat. Und das ist im Prinzip bei mir dann so, zumindest bei einigen von den Spielen. Also bei Wind Waker und Twilight Princess, so die Spiele, die mir persönlich sehr gut gefallen haben. Mhm. Was sagst du dazu? MTH hat hier geschrieben, es gab doch aber schon eine Zelda-Sendung. Es gab schon eine Zelda... Ja, er meint das wahrscheinlich... Das war unmoderiert. Bitte nochmal? Das war unmoderiert. Genau, beziehungsweise Chat moderiert, das ist richtig. Wir haben das schon mal gemacht. Also die Playliste, die wir dann in Planung haben für die live moderierte Sendung, wird auch ähnlich sein wie die, die wir damals benutzt haben, nur noch etwas erweitert. Also andere Songs aus einem anderen Spiel noch drin. Insgesamt dann was kürzer, dass wir auch Zeit haben, zwischendurch zu moderieren. Allerdings war das damals in der Tat nur eine Playlist, die ablief, ohne Live-Moderation. Und ich habe dann im Chat einfach ein bisschen was an der Textmoderation quasi eingespielt. Aber wir dachten uns, vielleicht kann man das Ganze auch mit als Radio-Live-Moderation machen. Das kommt vielleicht dann noch ein bisschen besser an. Ja, das ist eigentlich immer etwas, wie sagt man? Was anderes. Es ist doch was anderes dann. Ja. Ja. Außerdem denke ich mir, Zelda ist ja so umfassend, sage ich mal, dass man da ruhig mehrere Sendungen zu machen kann. Denke ich mir auch, ja. Also mindestens, ich sag mal, allein aus dem Soundtrack von dieses Skyward Sword, da kann man wahrscheinlich 5 Sendungen mitfüllen. Gut, man muss nicht den ganzen Soundtrack spielen natürlich, aber der ist so lang, das ist schon der Hammer, was die in den neueren Spielen da an Musik reingebracht haben. Da ist auf jeden Fall genug Material vorhanden, ja. Und wir haben hier den nächsten Wunsch. Ein Wunsch? Ja, Dennis und die Neko, die wünschen sich den Fun-Remix von Cannon Fodder. Ei, ja, das lässt sich bestimmt... Ich finde Sabrina bestimmt besonders gut. Lässt sich das einrichten. Ja, gut, okay, dann würde ich sagen, so habt ihr auf jeden Fall schon mal so einen kleinen Überblick darüber, was hier vielleicht in Zukunft passiert. Vielleicht über gibt's die nächste auch Idee würden wir gleich sprechen, ne? Es gibt ja noch eine Idee. Genau, können wir gleich drüber reden. Genau, da können wir gleich noch drüber reden. So sieht's aus, weil jetzt läuft hier nämlich gerade noch ungefähr eine Minute Thunder Force Lazy Days Mix von Bother. Und dann gibt es den Wunsch von der Neko, nämlich den Cannon Fodder Fun Remix. Und Sabrina Remix. Und Sabrina. So, ja, da sind wir wieder mit kleiner Verzögerung hier. Ich muss hier noch ein bisschen mit der Technik gucken. Das macht doch nichts, kann man ein Lied dass mehr wir hören. Damit hinkommen. Wie gesagt, in den nächsten Sendungen wird es mit Sicherheit flüssig ineinander überlaufen. So, ja, Frank, bist du da? Ich bin da. Du bist klar. Da. Okay. Sabrina ist auch da. Ich bin da. Du bist da. Alles sind da. Und bist wild in die Tasten am Tippen. Mhm. Ist schön mit den Leuten am Quatschen. Auf jeden Fall. Ich würde mal gerade noch mal eine Grußrunde, in den Chat rein. Das kann Sabrina mal machen. Sabrina kann die Leute im Chat mal grüßen. Ich wollte eigentlich was anderes sagen. Was willst du denn sagen? Ich wollte sagen, dass natürlich, also wir wissen noch nicht, wie oft wir die Radiosendung jetzt letztendlich machen. Wir haben halt ein paar Ideen, die wir da integrieren wollen. Aber ich denke, öfter wie einmal im Monat oder so, weiß ich nicht, ob wir das hinkriegen. Wir haben ja auch noch anderes vor. Ne? Also von daher. Aber keine Sorge, MTH, unsere Videosendungen bleiben natürlich bestehen. Also jeden ersten Sonntag im Monat gibt es natürlich wie immer Classic Video Games Live. Und auch ansonsten entweder die Interplay oder der Zockerabend wird natürlich alles übertragen. Also gut, der Zockerabend ist keine Sendung in dem Sinne. Nein, aber der Zockerabend ist nur eine Live-Übertragung. Mehr ist richtig, das nicht. Ist ne? richtig. Aber trotzdem gibt es was zu gucken. Ja, das ne? ist schon richtig. Es geht ja ums Sehen. Ja. Aber Zockerabend da waren die ist Big ja auch Brother gar nicht für dabei. Retro-Spieler. Ja. Ja, es ist natürlich so, dass wir also mit dem Radio zwischendurch, also das heißt, ich würde mir theoretisch eigentlich noch mehr Arbeit aufhalsen, als ich es eigentlich ursprünglich mit diesem Projekt wollte. Ja, das ist sowieso schon so, ganz genau. Das heißt, ich habe die Classic Video Games Live, ich habe die Interplay und jetzt noch das Radio dabei. Das heißt, wir können im Grunde genommen, können wir dreimal oder viermal im Monat sogar on air sein. Ob das jetzt übers Radio ist oder halt über den Videosender, das ist dann natürlich mal jetzt egal. Aber viermal, ich weiß nicht, ob ich es tun werde, keine Ahnung. Wie gesagt, aber das ist ja nicht unbedingt jetzt nur von mir abhängig. Weil ich habe natürlich auch noch den Frank hier im Skype. Und der hat natürlich auch noch Ideen für weitere Sendekonzepte, die er dann moderieren würde. Nicht wahr, Frank? Genau, es kommt, ja, im Laufe der Zeit werden wahrscheinlich noch mehr Ideen dazukommen, wie das häufig halt so ist, wenn man mit irgendwas angefangen hat mal. Und ja, dann einfach mal schauen, wie es sich entwickelt. Also es ist noch was in Planung, ja. Ja, ob wir dann wöchentlich auf Sendung sind, weiß ich nicht. Also ich meine, ich würde es natürlich begrüßen, wenn wir Gastmoderatoren haben, wie dann zum Beispiel der Frank, der Lokotus. Oder, ja gut, Sabrina wird wahrscheinlich sich nicht hinsetzen und eine Sendung alleine machen. Nee, du bist auch wieder. Ob du jetzt dann, weißt du, dann ist es nämlich umgekehrt und ich höre dann aus dem Off, weißt du, hinter mir von der Couch und immer so Zwischenkommentare, mach das so, mach das die, ne? Nee. Also da können wir direkt zusammen moderieren, oder? Ja, genau. Also das hat ja gar keinen Sinn. Wann kommen die Live-Bühnenshows auf der Gamescom? Fragt Hellcat. Ja, mit Sabrina als Frontfrau, das hätte doch was. Ja, nein, also bleiben wir mal auf dem Boden, ja. Weil, wofür machen wir das? Wir machen das für eine Handvoll Leute hier. Das dürfen wir nicht vergessen. Ich mache das gerne für diese Handvoll Leute. Oh, schau mal. Ja. Live-Sendung mit Neko. Sagt Neko selber. Live-Sendung mit Neko. Das heißt, zwei Stunden Schweigen. Ich wollte gerade sagen. Vielleicht gefällt dir das Format Radio aber besser und du kannst dann auch mal was sagen. Also ja. Nicht nur die Deko sein, sondern richtig. Ja, Deko, die sitzt in der Videosendung hier und sagt keinen Ton. Guckt nur aus den Augen raus und hofft, dass es vorbeigeht. Ja. Aber da hat man sie wenigstens gesehen. Im Radio müsste sie dann auch was sagen, denn sonst ist wirklich nur 2 Stunden Stille. Ja, ansonsten ist das eine Geistersendung dann. Ne? Mhm. Also ich weiß noch nicht, mal gucken, wie das ist. Also ich habe da noch einen anderen Kumpel, den ich vor 4 Jahren oder 5 Jahren auf anderer Plattform, Radioplattform kennengelernt habe. Und ja, vielleicht würde er mal eine Gastmoderation vielleicht mal machen, hin und wieder. Weil er hat nämlich Kontakt zur Demoszene und der würde entsprechend dann natürlich Musik aus der Demoszene spielen. Ob das jetzt alte Sachen sind oder dann neue Sachen, die man heutzutage halt, nein, das tue ich nicht, MTH. Ich werde nicht sagen, was du geschrieben hast. Nein, aber wie gesagt, er hat auf jeden Fall Kontakt zur Demoszene, ob das jetzt neue Demos sind oder alte Demos, das kann er dann machen, wie er lustig ist. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob wir das machen und ob wir das hinkriegen, aber das wäre halt auch eine Option. Oder es ist jemand anders da in den Weiten des Internets, der Retro-Szene, ja, die sagen, hey, wenn ihr da so jetzt so ein Radio habt, ich hätte Bock, da mitzumachen als Gastmoderator oder so und dann da eine eigene Sendung zu machen. Wenn ihr da Ideen habt, könnt ihr uns das gerne natürlich per Mail oder auf Facebook oder weiß ich wo natürlich erzählen. Ja, und dann können wir uns da immer noch drüber unterhalten. Der erste überlegt schon hier im Chat, lese ich da gerade aus diesem Hm vom Hellcat raus. Da hat der vorhin schon mal gesagt, der hätte eigentlich Lust, Let's Plays zu machen, aber es gäbe schon so viele. Es hat natürlich... Vielleicht wäre das eine Alternative, Hellcat. Das hat natürlich mit Let's Plays machen natürlich dann hier nicht viel zu tun, sich ans Mikro zu setzen und was zu erzählen, ne? Hellcat. Ja. Ich weiß, Hellcat kann gut reden. Vermute ich. Also, ich weiß nicht, ich habe ihn nicht so oft reden hören, aber er hatte auch auf der Dorico, hatte er oft ein Mikro in der Hand und hat dort was moderiert. Also, ich könnte mir vorstellen, dass Hellcat eventuell auch ein Faible dafür hätte. Wer weiß. Wer weiß. Wie gesagt, ich wusste bisher auch nicht, wohin mich die Reise führt. Und wie gesagt, das gilt nach wie vor. Ich habe keine Ahnung, wohin mich diese Livestreaming-Reise führt. Mal sehen. Oder wohin sie uns führt. Das ist ja mittlerweile nicht nur ich, ja. Bist du sicher? Ja, doch. Weil das ist, wie gesagt, ohne Frank hätte ich das alles nicht geschafft. Ach so. Ja, und Frank, wenn Frank die Geschichte so mitmacht, ja, bei dir ist das natürlich dieselbe Sache. Ja, aber du, ne, wenn man so die ersten Sendungen, ja, wo man nur deine Hand gesehen hat im Videostream, ne, so fing das ja an mit dir. Ja, siehst du, Scott, das dachte ich nämlich auch. Ich dachte auch, er meint mich und nicht Frank. Aber nein, nein, aber Frank wird zuerst erwähnt. Beide, nein, ne? Aber ja. Das ist jetzt schwierig abzuwiegen für mich. Ja. Zunge rausstreck. Es ist für mich natürlich jetzt schwierig, das abzuwiegen. Aber Sabrina ist das natürlich noch etwas gewichtiger, das ist richtig, weil sie hat das natürlich von Anfang an hier mitgekriegt, wie ich das gemacht habe, wie das angefangen hat und alles. Und von daher, ja, wenn ich dann denke, so die ersten Videosendungen, wo dann plötzlich nur ihre Hand zu sehen ist oder mal Kommentare. Kurz so in die Kamera, ja, so Kommentare aus dem Hintergrund, ja. Und dann einer plötzlich mal sagte, ja, wer sitzt denn da im Hintergrund? Die soll mal an die Kamera, vor die Kamera treten. Ja. Oh, der Muck ist da. Hi, Muck. Ja. Das Muck war dann schon eine schöne Sache. Ja, guten Abend, Muck. Da ist er. Radiosender mit Udo. Finde ich auch nicht schlecht. Ja. Ja, Udo als Gastmoderator, das wäre doch mal was, oder? Ja, das denke ich auch. Aber den hatte ich ja schon, ne? Als Interviewpartner. Ach so, richtig, ein richtiges Interview, ja? Nicht nur Scherzanruf, sondern ernsthaft? Nein, das war tatsächlich, das sind ja keine Scherzanrufe, Frank. Das sind keine Scherzanrufe, okay, das sind keine Scherzanrufe. Entschuldigung. Ja. Du willst ihn doch nicht aufdecken, hör mal. Nein, natürlich nicht. Ja. Nein, nein, das sind ja keine Scherzanrufe. Aber ich hatte dann ihn mal ich hatte aus diesem Scherzanruf ein Interview gemacht. Mhm. Das hat er gar nicht mitgekriegt. Ah, okay. Auf einmal habe ich ihn zig Fragen gefragt und hat er dann auch schön beantwortet. Also ich fand das cool. Ja, und dann hat er, ja, das war schon geil. Hat er aus seinem Leben geplaudert, ohne es zu merken und zu wollen. Ja, ja, genau. Habe ich ihn gut dran gekriegt. Ja. Jetzt spielen wir einen Song, den Marco sich wünscht. Ja, richtig. Das wäre Starwing Return to Canaria von CZ Tunes, extra gemacht für Apprentice. Richtig. Und danach geht's zum ersten Chiptune-Puzzle. Ja, ich habe einen neuen Namen dafür und wollte mich dran gewöhnen. Ich habe es aber bisher noch nicht geschafft. Das dauert noch. Wenn du es fünfmal falsch gesagt hast, dann irgendwann klappt's. Ja. Also, Chiptune-Puzzles könnt ihr nachher wieder mitraten. Ja, die sind alle von dir, Frank. Du ärgerst heute die Leute, nicht ich. Ja, die sind aus unseren neuen Jingles hervorgegangen und da habe ich extra Spiele ausgesucht, die nicht unbedingt so jeder kennt. Also mal gucken, ob die Leute darauf kommen. Bin ich mal gespannt. Ja, genau, so sieht's aus. Und jetzt gibt's hier für euch Starwing Return to Canaria und dann nachher sind wir gleich wieder für euch da. Come in, Cornelia. Well done. Roger. I'm heading back to Corneria. Roger.

Ja, dann spielen wir jetzt doch noch einen Track hier. Dr. Future und GamX Instrumental Eat It, Eat This Remix. Und deshalb könnt ihr euch nochmal einen neuen Song wünschen, damit es hier weitergeht. Genau, wünscht euch noch ein bisschen was, vielleicht gibt's da noch ein Jukebox. Vielleicht gibt's da noch ein paar Tracks, die ihr gerne nochmal hören würdet oder aus bestimmten Spielen, die ihr gerne hören würdet. Wie gesagt, vielleicht habe ich einen Remix dazu. Genau, und danach gibt's ein Chiptune-Puzzle. Ja, genau, ein Soundfetzen, aus dem ihr erraten sollt, aus welchem Spiel das ist. So, Leute, wir sind jetzt hier wieder da, genau, mit einem Chiptune-Puzzle. Leute, passt genau auf. Frank, bist du da? Ich bin da. Du bist da. Chiptune-Puzzle, ein Soundfetzen oder mehrere Soundfetzen aus einem und demselben Spiel. Ich weiß nicht, ich habe bisher immer eine Definitionsschwierigkeit gehabt, um das anzukündigen. Frank, vielleicht nochmal gerade, wie sagt man das vielleicht einfacher? Das ist eine gute Frage. Also Soundschnipsel, Soundfetzen, naja, das erste Stück, das erste, naja, irgendwas in der Richtung. Ja, nee, hör mal, MTH, ich hab das... Soundschnipsel, glaube ich, ganz gut. Ja, MTH, ich wollte dich gerade beruhigen. Wir werden den Track auf jeden Fall wieder in die Queue einfügen, in den Queue einfügen. Ich hatte den leider schon anlaufen lassen, obwohl ich das gar nicht wollte. Also dein Track, Great Oxygenated Sisters von Goll, wird auf jeden Fall gespielt werden, keine Panik. Genau, ja, Frank, ein Chiptune-Puzzle, genau, das ist ein Soundfetzen aus einem Spiel. Und ihr sollt erraten, aus welchem Spiel das ist. Und wenn ihr das erkennt, ruft uns an unter 022 51 79 44 99 5. Nicht im Chat raten. Da gewöhnt euch schon mal bitte dran. Das machen wir hier nicht. Nur Anrufende Anfragen werden entgegengenommen und eventuell, wenn es richtig ist, als, ja, ja, mit Ehre überhäuft. Der Gewinner wird dann mit Ehre überhäuft. Das ist ja schon, genau, mal was. Ne? So. Da gibt es einen Keks. Einen Gewinner-Jingle haben wir vielleicht. Nee, genau, den Jingle, haben wir noch nicht. Gewinner- und Verlierer-Jingle musst du noch reintun. Nee, Gewinner-Jingles, da habe ich, doch, habe ich wohl. Ja, ja, klar hast du welche von CZ. Okay. You win! Wenn, ja, ja, genau. Wenn, die müsste ich dann noch einfügen. Ja, okay. Aber so schnell erraten die das eh hier nicht. Ja, stimmt. Ich habe auch meine Befürchtung, aber mal gucken. Ja, das wird schwierig. Also ich habe ja kaum eins erraten von den Dingern. Das heißt ja nicht, dass die anderen genauso unwissend sind wie du. Der Frank, das ist ja das Schöne. Ich habe ja sonst immer so, wenn ich sowas mache hier, diese Chiptune-Puzzles, dann habe ich ja meistens das Problem, dass ich selber nicht mitraten kann. Das stimmt, ja. Und der Frank, der war so schön nett und hat gesagt, pass auf, Junge, jetzt setzen wir uns mal hin, ich zeig dir mal alle Riddles, mal gucken, alle Puzzles, mal gucken, was du da von errätst. Genau, ich habe dir die Jingles vorgespielt, ne, als ich die fertig gemacht hatte. Ja. Genau. Und das war sehr interessant, ja. Ich glaube, eins von den fünf oder so hast du erkannt, aber den Rest nicht, ne? Ja, ich weiß auf jeden Fall, wie sich die Zuschauer fühlen. Jetzt hier, ja, der erste Schnipsel des ersten Puzzles. Ding, ding, ding, ding, ding. Klingt nach einem Flummi. Ja, mhm. Ich haben schon die ersten Kommentare. Da fuck, what? Ja, Leute, wenn ihr wisst, was das ist, ruft uns an. 022 51 79 44 99 5. Und ruft einfach an. Ist egal, wenn auch gerade der Track gerade läuft, ist wurscht. Einfach anrufen. Moment. Wir machen das. Schreit MTH wieder. Sein Track wird unterbrochen. Ja, der Track wird so lange neu gespielt, bis dass der durch ist. Ist ja gar kein Thema. Kann MTH seinen Track 10-mal hören, ist ja auch nicht schlecht. Ja, genau. Genau. Na, hat ja auch einen Vorteil. Ja. Richtig. Ja, wir spielen dann jetzt, würde ich sagen, gerade eben genannten Track. Und ja, vielleicht ist ja der eine oder andere dabei, der schon ungefähr weiß, woher das kommen könnte. We'll be right back. So, Leute, ja, da sind wir wieder. Nein, es ist kein Sit kurz vorm Abrauchen, auch wenn es vielleicht so klingt. Ja, Hellcat, also die Leute sind schon hier. Halte mal den nächsten Track an. Ganz, ja, es läuft keine Musik. Ach so. Es läuft keine Musik, weil auf Manual steht. Aha. Das ist das Schöne. Das kann man auch natürlich auch so einstellen. Marco hat die Software langsam im Griff, das ist gut. Genau. Ja, also wir spielen natürlich noch mehr Soundschnipsel. Ja. Also wer das nicht erkannt hat, der hört vielleicht, erkennt das Spiel vielleicht anhand dessen Tons. Dessen Tons? Schön. War das falsch? Schönes Bild. Scud. Ja, schöne beleuchtete Amiga 1200 Tastatur. Hm. Oh ja. Erinnere mich so an Tron. Yo. Machst du mir das, Scud? Kannst du mit meinem 1200er machen. Ich bring den ja mit am Samstag. Wenn du auch kommen willst, kannst du das gerne bei mir einbauen, diesen Mod. Das ist Case-Modding für Amiga, auch nicht schlecht. Case-Modding, ja. Ja. Coole Sache. Das ist natürlich jetzt was für die Videosendung, ne? Das stimmt, können wir natürlich das können wir natürlich den Zuschauern oder den, ja, jetzt in dem Falle Zuhörern natürlich nicht zeigen, was jetzt hier im Chat gepostet wurde. Das ist natürlich jetzt wieder der Nachteil. Müssen sie, ne, in den Chat kommen, ganz einfach. Richtig. Ja gut, aber wenn ihr mal das nachträglich als Mitschnitt hört. Ja, jetzt bräuchte man noch eine Möglichkeit, den Chat in den Audio-Mitschnitt reinzukriegen, aber das könnte schwierig werden. Das könnte kompliziert werden, ja, in der Tat. Hallo Plan. Ja, Leute, was ist das für ein Chiptune-Puzzle? Aus welchem Spiel ist das? Wie gesagt, das sind alles dieselben Spiele, ja, also Schnipsel aus demselben Spiel. Genau, die Schnipsel sind alle aus demselben Spiel. Also lasst euch da nicht lumpen. Moin. Genau. Und wir haben natürlich auch einen weiteren Wunsch hier noch reingekriegt vorhin. Das war von Muck. Und der Muck hat sich gewünscht von Pornophonique Space Invaders. Ja, ich muss sagen, Pornophonique höre ich auch sehr gerne. Every time, ja, I take, das ist schon eine super Band. Take me home. Take me home. you take me home? Can you take me home? So, Leute, ja, da sind wir wieder hier heute in unserer ersten Sendung hier auf Classic Video Games Radio. Ja, unsere erste Sendung, eine Jukebox, habe ich sie genannt. Das wird also so eine Sendung jetzt sein, die wir in Zukunft hin und wieder schon mal machen werden. Weil, ja, Jukebox, was ist eine Jukebox? Ja, ihr werft eine Münze ein und wünscht euch einen Track. Ja, haben wir halt allerdings den Insert Coin, den lassen wir hier heute allerdings weg. Ja, und sagen einfach, ihr wünscht euch einfach etwas. Ja, ihr wünscht euch im Chat von Classic Video Games Radio einfach mal einen Track aus irgendeinem Spiel. Und ich guck mal nach, ob ich das Ding als Original oder als Remix da habe. Wenn ihr natürlich den Namen eines Remixes habt, einfach nennen, den haben wir dann vielleicht auch vorliegen. Und oder halt als Chiptune können wir vielleicht eventuell auch das eine oder andere Spiel hier heute euch vorspielen. Hellcat, der ist von Hülsis Number 9 Album, oder? Fragezeichen. Ja, genau. Wir Golden. Machen aber eigentlich nicht Chiptune-Puzzles mit den aktuellen Stücken, die da laufen. Ja. Gut, das ist ja das Problem, die Leute sehen ja auch auf unserer Webseite, was da gerade für ein Track läuft, ne? Von daher ist das jetzt eigentlich nicht so wirklich geraten, ne? Aber die Nico hat nochmal was ins Köstchen geworfen, da sagt sie Insert Coin irgendwas mit Tetris, original oder als Remix? Das ist dann jetzt die Frage. Kann man natürlich dann jetzt im Laufe der Sendung natürlich noch in den Chat posten. Sie sagt egal. Okay. Schauen wir mal, was wir gleich haben hier. Aber was Gutes. Sie sagt, sie möchte gerne was Gutes. Was Gutes. Ja, wir haben nur gute Sachen. Das stimmt, ja. Ne? Kann ich bestätigen. Das haben wir genau ausgelotet, was hier bei uns in die Playlist kommt hier von Classic Video Games Radio. Alles redaktionell ausgewählt. Ja. War auch sehr viel Arbeit. Deswegen, ich sag ja, also ein halbes Jahr Arbeit haben wir bestimmt, weil wenn ich denke zur Gamescom letztes Jahr, da hatten wir auch schon Radio. Aber noch nicht in der Form wie jetzt. Da lief es auch schon. Also doch, der Stream lief schon. Ja, der aber Stream noch nicht mit so vielen Songs. Ja, es hat sich schon mehr geworden, natürlich. Mhm. Aber ich sag mal, das Grobe hatten wir schon drin. Ne? So, jetzt habe ich natürlich noch zwei weitere Schnipsel. Ja, aus unserem Chiptune-Puzzle. Und die möchte ich jetzt gerade noch spielen. Genau, das ist dann jetzt erstmal eins. Ja gut, vielleicht geht's dann schneller. Oder wiederhole nochmal alle. Ich wiederhole nochmal alle. Genau, mach mal die ersten drei. Genau, ich bin froh, dass ich Sabrina habe. Ich bin froh, dass ich Sabrina habe, weil die meldet sich da immer bei mir, wer sich hier was wünscht. Das kriege ich nämlich auch nicht immer so mit. Antiriat. Weiß ich nicht, ob ich das als Remix habe oder im Original. Ich glaube nicht. Weiß auch Remix, nicht, ob es da Remixe gibt. Ich glaube schon, aber ob wir den in der Liste haben, bin ich jetzt gerade nicht sicher. Das stimmt. Erstmal machst du Tetris und dann schauen wir, dann suchen wir das in der dann Zeit. Suchen wir das genau, in der Zeit. Genau, haben wir Zeit. Ja. So, ja, wie gesagt, diese Chiptune-Puzzles, diese Schnipsel, ja, sind alle aus demselben Spiel. Sagt uns, aus welchem Spiel das ist. 022-51-7944-995. Und, naja, aber welches System das ist, das denke ich mal, habt ihr schon rausgefunden, oder? Ich hoffe doch, Frank, eigentlich dürfte der Titel leicht zu erraten, also das System zumindest leicht zu erraten sein, oder? Das denke ich schon, ja. Also wenn man dieses Gerät mindestens mal irgendwo gesehen oder gehört hat, dann ist der Klang schon unverkennbar, ja. Nee, es ist kein Game Boy Hellcat. Nein, das sollte eigentlich, Ich gehe davon aus, dass Hellcat das auf jeden Fall rausgehört hat, was das für ein System war. Das, ja, er hat das sogar schon gepostet gehabt, ganz am Anfang im Chat, ja. Ja. Er sollte es wissen. Ja. So, ja, dann spielen wir noch hier gerade Deathbringer von dem Eids. Ja, unser Atari Eids, der hat mal das Spiel Deathbringer geremixed. Und das war exklusiv für unser Radio gemacht, dieser Track. Und jetzt hier für euch viel Spaß. Und bis gleich. So, ja, da sind wir jetzt wieder nach einem Track von dem Eids. In der Warteschleife sind schon bereits zwei weitere Wünsche eingereiht sozusagen. Einmal die Neko wollte was von Tetris. Ja, lass dich überraschen. Der ist auf jeden Fall cool. Kannst auf jeden Fall schon mal die Tanzschuhe anziehen. Soweit. Ja. Und danach habe ich den Planquadrat seinen Wunsch auch schon mit berücksichtigt. Und zwar wollte er was aus dem Spiel Gold Runner haben. Und da habe ich mir auch eine sehr schöne Version ausgesucht. Ja, Antiriat. Antiriat finde ich leider jetzt hier nicht in unserem Fundus. Was man sich aber mal aufschreiben kann, da werde ich dann mal in Zukunft dort mal nachhaken und dementsprechend das in unsere Playlist mal einfügen. Zum Thema Chiptune-Puzzle. Wir haben noch ein einziges Schnipsel aus diesem Puzzle. Das ist das letzte und ich will auch mal bald sagen bekannteste. Drängt euch an und ruft an. Das ist das dritte. So, das ist alles aus demselben Spiel. Das habt ihr alle schon mal gehört, da bin ich mir sicher. Ruft an 02251-7944-995. Genau. Speziell das letzte jetzt, was Marco eingespielt hat, müsstet ihr eigentlich kennen oder solltet ihr kennen, weil das haben wir so, davon haben wir sogar einen Remix in der Playliste. Genau. Also das ist sozusagen aus dem Titellied. Genau. Ein Fetzen, ein kurzes Stück aus dem Titellied. Ja. Das System hört man ja raus, aber das Game. Richtig. Ja, die Kommentare im Chat, ich liebe es. Ich liebe es, wie die Leute darauf reagieren. Das ist schön. Slackland liegt es auch auf der Zunge. Ja, also wenn ihr das wisst, wie gesagt, ruft uns an 022 51 79 44 99 5. Und wie gesagt, nicht im Chat raten, bitte. Ganz, ganz wichtig. Das wollen wir nämlich in Zukunft dann immer so machen. Dass ihr hier anruft und weil wenn es nämlich mal was zu gewinnen gibt, dann möchte ich nicht, dass irgendwer einer da im Chat den anderen was vorgreift. Genau. Ja, dann würde ich sagen, spielen wir jetzt Reforged und ja, mehr sage ich nicht. Viel Spaß. We'll be right back. So Leute, ja, wie sieht's denn aus hier? Habt ihr schon eine Ahnung? Ich scheint echt schwierig zu sein, weil nicht wahr, Frank? Ja, offenbar etwas so schwierig, ja. Also, das hätte ich nicht gedacht, dass da jemand, also dass nicht einer jetzt dabei ist von den Zuhörern, die sagen, das ist dieses Chiptune-Puzzle ist dieses und jenes Spiel. Das wundert mich. Aber gut, so kann man es jetzt halt nicht anders sagen. Das heißt, ja, lassen wir es jetzt dabei. Wenn das jetzt nicht erraten wird, so wird es wahrscheinlich nicht sein, dann lassen wir es heute dabei. Und werden auch kein weiteres Chiptune-Puzzle hier heute einspielen. Ich hätte zwar noch ein paar, aber ich glaube, das schaffen wir sonst zeitlich auch nicht mehr so ganz. Weil maximal wollte ich heute bis 22 Uhr senden. Und ja, das wird sonst zeitlich zu eng. Ja, das schaffen wir sonst nicht. Genau. Nee, das sage ich nicht. Ich sage nicht, was das war. Nicht wahr, Frank? Sagen wir nicht, ne? Nee, das muss dann in der nächsten Sendung erraten werden. Ja. Also das System war ja schon mal richtig. Das System ist ja schon erkannt worden. Und dann hoffen wir, dass beim nächsten Mal dann mehr Experten dieses betreffenden Systems da sind. Genau, vielleicht gibt es ja andere Leute, die es erraten. Außerdem könnt ihr ja noch ein bisschen nachforschen. Ihr wisst ja jetzt das betreffende System. Ja, vielleicht wollt ihr ja auch den Mitschnitt nochmal hören. Und der Mitschnitt wird auf YouTube zu finden sein. Also ich wüsste gerade, also ich glaube, es macht Sinn, dass wir das auf YouTube, die Mitschnitte hochladen, Frank. Kann man machen, ja. Ich kann es auch auf meinen Webserver tun. Da kann man dann mal was entsprechend zusammenbauen, mal gucken. Ja. Also mal sehen. Ich habe das eigentlich, finde das eigentlich eine ganz gute Sache, wenn wir es vielleicht auf den YouTube-Kanal mit reinsetzen. Dann wäre alles beieinander. Das stimmt, das ist ein guter Punkt. Haben wir alles unter einem Hut, ja. Alles unter einem Hut und man kann das ja auch genau durch das kleine Bild, was man da mit zu dem hochladenden Datei ja mit einfügen kann. Dann sieht man ja genau, was Classic Video Games Radio ist oder was Classic Video Games Live ist. Ne? Mhm. Das sieht ja völlig anders aus, das Logo. Und entsprechend, ja. Ich denke, wir machen das erstmal so, weil es ist ja auch vor allem eine kostenlose Geschichte. Und warum soll man da YouTube nicht für nutzen, ne? Das stimmt, ja. Ja. Es gibt eine Methode, wie die Leute dieses Chiptune-Puzzle versuchen können zu erraten. Und zwar müsst ihr nur ein paar Tage lang dauerhaft unser Radio hören. Dann wird der Remix, den wir davon haben, bestimmt auch dabei sein. Dann erkennt ihr den Song auch. Das ist ein sehr guter Tipp. Nicht wahr? Ja. Ja. Also wer unser Radio regelmäßig hört, der könnte in der nächsten Sendung dann einer derjenigen sein, der weiß, aus welchem Spiel das ist. Richtig. Wir wollen euch natürlich nicht hier irgendwie zu irgendwas drängen. Nein, nein, nein. Nein, natürlich nicht. Das ist alles auf freiwilliger Basis. Ja, Hellcat, genau, so muss man das machen. So sieht's aus. Der nächste Wunsch. Weiß nicht, wollten wir noch was erzählen? Nee, also Chiptune-Puzzle hat sich jetzt für heute dann erledigt. Dann, ja, werden wir euch auf jeden Fall nachher wir haben ja noch eine halbe Stunde Zeit, im Laufe des restlichen Abends werden wir dann auf jeden Fall noch kurz zusammenfassend etwas erzählen zu dem User-Treffen am Samstag. Ja, also das dritte User-Treffen von Classic Video Games Live am Samstag in Ober Drees. Und da wollten wir vielleicht gerade noch was erzählen. Ich glaube, da sind auch einige von den Zuhörern jetzt gerade mit dabei, die auch eventuell Samstag kommen. Und wenn nicht, dann sind da bestimmt auch vielleicht ein paar dabei, die dann vielleicht davon bis jetzt noch gar nichts gewusst haben. Und also wir machen ein User-Treffen. Ja, das ist so wie die Doriko oder ja, so wie die ganzen Retro-Treffen eben halt abgehalten werden. So machen wir das selber hier bei uns im Ort. Oder im Nachbarort vielmehr, nicht weit von uns hier von Euskirchen weg, haben wir jetzt mittlerweile sogar eine Halle, wo wir eine Sporthalle ist das, wo wir also unsere Sachen dann aufbauen können aus euren Sammlungen, eure Exponate, eure alten Computer, eure Konsolen, was auch immer ihr auch mitbringen möchtet. Bringt alles mit, was ihr habt und ich hoffe, dass wir auch mit den Tischen hinkommen. Aber wie gesagt, das ist ein anderes Thema. Wollen wir auch gleich noch mal gerade was zu sagen. Erstmal spielen wir noch die Musikwünsche, genau, die hier noch reingekommen sind. Und zwar hat sich ja noch gewünscht der Planquadrat, etwas aus dem Spiel Gold Runner und da habe ich mir dann den Remixer Moon auf rausgesucht und ja. Viel Spaß. Direkt im Anschluss dann noch etwas für die Neko. Aber das sage ich jetzt wirklich nicht, was das ist. Viel Spaß. So, ja, jetzt hier exklusiv für die Neko. Ja, ein super geiler Wohlfühl, gute Laune Remix, ja, von Hayadine. Goodbye. を愛してるんだぜ。わかるだけでまた拉致監禁。 So, für den Scud war gewünscht Human Race, allerdings haben wir nicht den Track, den du uns genannt hast, aber den haben wir uns mal aufgeschrieben. Ja. Mal sehen, wo ich den finde. Ansonsten habe ich ihn aber von Eis, von Vanille Eis. Ja? Oder Sugar Eis. Oder Erdbeereis. Ja, auf jeden Fall der Icy, der hat den auch mal geremixed, auch eine ganz tolle Version davon. Viel Spaß damit. So, ja, da sind wir wieder. Live hier bei Classic Video Games Radio in unserer ersten Sendung überhaupt mit, ja, Mikrofonmoderation. Genau, und das war ja schon lange geplant und heute endlich haben wir es ja in die Tat umsetzen können. Läuft gut, würde ich sagen. Ja, ich denke, Sendung ist ganz unterhaltsam, wenn auch vielleicht ungewohnt für die meisten, da wir sonst nur auf Video zu sehen waren bisher und ja, es ist was anderes, aber ich finde, es hat genauso seine Berechtigung, weil man kann auch nebenher was anderes machen. Ja, ihr könnt uns zuhören und vielleicht dabei, wie der Slackland es gemacht hat, Wacky Roll spielen oder Wacky Wit oder was weiß ich, ja. So, man könnte dabei nebenbei was machen. Also das ist halt, Radio hat auch seine Berechtigung, wie gesagt, aber auch nur dann, wenn viel gesprochen wird. Und ich habe halt in letzter Zeit halt oft schon das Problem gehabt, dass ich immer wieder Sendungen hatte, wo auch viel gesprochen wurde. Was natürlich für so eine Videosendung so etwas grenzwertig ist, weil wenn man guckt die ganze Zeit und man sieht eigentlich nur zwei Leute quatschen, ist dann vielleicht auch nicht so schön, ne? Und bei Radio kann man sich dann viel besser auf das konzentrieren, was man hört, weil man nichts sieht. Frank, bist du da? Ich bin da. Du bist da. Ich höre dich. Eingeschlafen. Nein. Das ist gut. Wie sieht es denn aus mit deinem Nervositätsgrad? ja, ich würde sagen, so 5 Minuten, nachdem die Sendung losging, ist er dann doch runtergegangen. Ja. Doch weggegangen, ja. Ja, ja. Okay, also hat es keine, so wie ich damals, so eiskalte Hände? Ja, ich fürchte, das könnte passieren, wenn ich mal zum ersten Mal allein so eine Sendung oder als, sag mal, der Hauptmoderator bin. So als Co-Moderator geht das ja noch. Also, wenn ich dann auch die Software im Griff haben muss und was so alles dazugehört, dann ist das schon mal noch eine andere Hausnummer, aber... Heute ging das, ja. Ja. So sieht's aus. Kann ich auch per MP3 haben. Ja, das ist richtig. Aber das Gequatsche, Hellcat, kriegst du dann nicht per MP3. Ja? Weil es kommen ja auch hin und wieder ja vielleicht auch schon mal nützliche Informationen zustande. Ja, also wir labern ja nicht nur Blödsinn. Nicht? Nö, oder? Bist du sicher? Ja, doch. Eigentlich schon. Apprentice eben, sagt Hellcat. Eben. Eben? Mhm. Eben. Wo ist eben? Genau, deshalb machen wir kein Mucke-Only-Live-Radio, sondern auch mit Informationen. Er hat gesagt, dass er gerne, also am besten die Radiosender findet, wo viel gelabert wird. Weil wenn er nur Musik hören würde, dann könnte er sich auch genauso gut mit das habe ich nicht gelesen. Das habe ich da deswegen, das habe ich nicht gelesen. Ich lese den Chat immer. Ja, Sabrina ist für den Chat hier zuständig. Das mache ich. Das kriege ich dann auch, also das ist schwierig, das dann auch noch auf die Reihe zu kriegen, den Chat noch dabei. Aber wie gesagt, auch da versuche ich hin und wieder schon mal hinzulinsen. Ne? Ja, bezüglich unseres User-Treffens am kommenden Samstag. Ja, das wäre natürlich auch ohne Frank auch nicht so ganz unmöglich gewesen. Also er kommt nämlich aus dem Ort, wo wir jetzt am Samstag sind und konnte natürlich auch so ein bisschen seinen Bekanntheitsgrad in dem Ort für sich spielen lassen, ja. Und wo meine Familie auch daher kommt. Ja, Sabrinas Familie kommt auch daher, ganz genau. Ja, meine Oma wohnt zum Beispiel da. Ja, und Tante und Onkel. Und Tante und Onkel. Richtig, und dein Cousin. Nee, der nicht mehr. Der kam aber daher. Ja, der kam daher, ja. Richtig, der Markus. So sieht's aus. Und von daher haben wir da schon recht guten Kontakt zu dem Ort und auch zu den Leuten, die Pächter und so, ne, die da für die Halle zuständig sind. Da kommen wir schon gleich zum Thema. Wie gesagt, wir haben das Treffen jetzt soweit unter Dach und Fach. Wir können da rein in die Halle. Das ist eine Sporthalle, recht groß. Also die werden wir sehr wahrscheinlich nicht ausfüllen können. Zumindest noch nicht. Also wenn das sich vielleicht mal so weit entwickelt, dass sich das rundgesprochen hat. Es sind ja jetzt schon einige viele aus anderen Foren mit dabei. Ja, wenn ich jetzt sehe, Vrampi, der Videofreak oder Hellcat oder so, das sind natürlich von anderen Treffen, wo ich die Leute mal kennengelernt habe. Und das ist schon super, dass die dann auch sagen, hey cool, dann fahre ich doch mal zu Classic Video Games mal aufs User-Treffen. Das finde ich dann auch geil, dass das dann auch mal andersrum geht. Ja, das macht dann Spaß, wenn man die Leute dann plötzlich auch auf seinem eigenen Treffen dann plötzlich wieder trifft. Ja, Frank von der Return wird sehr wahrscheinlich auch kommen, hat er zumindest angedeutet. Und also sehr viele Leute, die sich auch schon untereinander kennen, ich denke, es wird wieder eine sehr lustige Angelegenheit. Ja, meine Eltern sind da, mein Bruder, die Neko, der Dennis, ach, ganz viele schon. Und ich hoffe, dass wir sind auf jeden Fall mehr Leute als letztes Jahr im September, das weiß ich. Und ich hoffe, dass wir auch mit der Anzahl der Tischen soweit erstmal hinkommen. Und dazu möchte ich halt noch einen kleinen Hinweis geben. Ich möchte euch bitten, ich kann euch nicht garantieren, dass wir für jeden einen Tisch zur Verfügung stellen können. Das sind Bierbänke. Einen Platz. Das sind halt Bierbänke, die sind leider eben halt auch nicht ganz so tief. Das heißt, ich muss zwei Bierbänke aneinander stellen. Biertische, genau. Also Bierbanktische, ja. Also ihr wisst, was ich meine. Sie sind 2,20 Meter lang und 50 tief, glaube ich. Nicht wahr, genau, ja. Frank? Ja, 2,20 mal 50. Ja, so war's. Und die sind natürlich in der Tiefe nicht gerade ausreichend, wie ich finde. Deswegen müssen wir schon zwei aneinander stellen. Rücken an Rücken. Und werden dadurch natürlich ein paar Blöcke in der Halle somit quasi aufstellen können. Und an diesen Blöcken hatte ich eigentlich vorgehabt, ungefähr 3 bis 4 Personen unterzubringen. Ja, wenn man sie also ein bisschen zusammenrückt und vielleicht jetzt nicht so ausladend alles hinstellt, wenn man vielleicht ein bisschen mit Bedacht, dann denke ich mal, dass wir allen Leuten, die etwas mitbringen, auch einen Platz an den Tischen zur Verfügung stellen können. Genau, sehe ich auch so. So. Ansonsten hat einer den tollen Vorschlag gemacht, wir setzen uns einfach auf den Boden und dann da. Genau. Also Platz an sich haben wir ja genug, wir brauchen uns nicht drängen und so, wir haben genug Platz zum Laufen. Wir möchten halt auch nicht, wie gesagt, es wurde auch schon der Vorschlag gemacht, ja, dann bringen wir doch eigene Tische mit. Das möchte ich euch bitte erstmal von ablassen. Wir haben Kontakt zu dem Pächter und wir machen das jetzt das erste Mal über diese Halle und er hat uns halt eine gewisse Anzahl an Tischen zugesagt und dabei möchte ich es jetzt erstmal belassen. Und zum nächsten Mal kann ich vielleicht mehr Tische aushandeln. Das zeigt sich aber noch. Und dann hoffe ich, dass wir dann vielleicht 20 kriegen. Dann haben wir auf jeden Fall genug. Genau. Ne? Wir werden sehen, wie sich das entwickelt. Wie gesagt, ich möchte jetzt das erste Mal, weil das halt auch das erste Mal in der Halle ist, es nicht überstrapazieren. Und dementsprechend muss ich da auch mit den Leuten vor Ort mich ein bisschen organisieren und mich ein bisschen gut halten. Genau, und wie Hellcat im Chat schreibt, also Jungs, benehmen. Das heißt, so sieht's keine aus. Keine wilde Party machen, sondern schön ruhig gesittet daddeln und dann wird das alles okay. Ja, passt schon. Wir sind ja alle erwachsene Menschen und habe ich dem Mann auch gesagt, wir sind keine Kinder und wir werden auch nicht auf Tischen tanzen. Vielleicht noch gerade zum Wort zu den Tischen. Wäre vielleicht schön, wenn vielleicht noch Bettlaken, Tischtücher, also Tischdecken. Tischdecken vielleicht noch mitgebracht werden könnten von euch. Ein paar haben wir schon da. Einige, aber ob das reicht, weiß ich nicht. Also sicher ist sicher, dann haben wir auf jeden Fall am Ende genug. Genau. Und weil er meinte halt, die Tische sind nagelneu und da darf halt nichts dran kommen. Das ist halt auch ganz wichtig, weil sonst habe ich den auch schon gleich verspielt, ja. Und das möchte ich natürlich auch nicht, weil wenn wir da nächstes Mal nochmal rein möchten, dann möchte ich auch mit dem Mann gut sein und nicht, dass dann da irgendwas kaputt ist. Und deswegen sollen wir auf jeden Fall zusehen, dass die Dinger abgedeckt sind mit irgendwas und dann passiert auch nichts. Genau. Ich denke nicht, dass ein Amiga oder ein C64 da einen tiefen Kratzer reinmacht. Glaube ich kaum. Oder dass ihr beim Zocken mit einem Joystick, wenn der auf dem Tisch steht, oder mit einem Arcade-Board oder so, dass ihr denn da irgendwelche Kratzer reinmacht, glaube ich nicht, aber ja, ich weiß es nicht. Aber sicher ist sicher und von daher. Die Papiertischdecken von der Rolle. Ja, da müssten wir wieder rumsammeln, ne? Weil es ja auch nicht ganz so günstig für die paar Meter, paar guten Meter, ne? Also von daher, gut. Ich denke, mit einfachen Bettlaken oder eben was die Leute halt so rumfliegen haben an Decken und so weiter, das kann man ja alles wiederverwenden, ist ja alles kein Problem. Also meine Familie hatte noch ein paar übrig, ich habe bestimmt 10 oder so mitgebracht. Also von daher denke ich, sollte das kein Problem sein, da irgendwas zu finden. Zu den Sitzgelegenheiten. Wir haben passend zu den Biertischen natürlich Bierzeltbänke. Die könnten vielleicht nach ein paar Stunden etwas hart am Hintern werden. Deswegen hatten wir die Idee, Kissen mitzubringen, beziehungsweise so, wie nennen sich die Dinger, die wir jetzt haben? Sitzkissen, also das sind Sitzbank, also das ist quasi für Bierbänke speziell angepasst von der Breite her auch. Ja. So eine Art Sitzkissen halt. Genau. Ne? Ja. Dass ihr euch da halt auch was mitbringt, damit man ab und zu mal, also damit man was Weiches unterm Hintern hat, ne? Genau. Ja, also wir haben auf jeden Fall, glaube ich, 6 Stück von den Dingern. 6 Stück haben wir, ja. Ja, also wir können uns 6 Bänke von diesen Bierbänken sozusagen mit diesem Kissen, die sind also so genauso breit, nee, so lang, wie die Bank ist. Da können wir also 6 von den Dingern quasi abdecken damit, so dass es ein bisschen weicher ist. Wie gesagt, wir haben aber mehr Bänke, glaube ich. Ja, natürlich, ne? Logisch. Ne? Und dementsprechend. Bei 14 Tischen kannst du dir ausrechnen. 28 vermutlich, ja. Ja, jeweils vermutlich. 2 Bänke gehören dazu, zu jedem Tisch, ja. Ja. Wenn er die alle rausstellt, dann ja, dann haben wir die. Gehe ich von aus, ja. Gehe ich auch von aus. Ist ja auch nicht schlimm. Dann kann man die ein paar Bänke noch drumherum stellen und so Sitzgruppen machen oder so, ne? Ja. Genau. Man muss ja nicht unbedingt immer am Tisch sitzen. Wenn man sich aber zusammensetzen will zum Quatschen, dann reicht ja auch eine Bank und dann hat man es gemütlich da. Genau, sehe ich auch so. Genau. Für die vielen Besucher, für die hunderte Besucher, die ohne PC oder Gerätschaften anrücken, haben wir dann auch Sitzgelegenheiten. Richtig. Ja, ich bin mal gespannt. Nicht, dass es doch viel mehr werden, als wir das jetzt eigentlich erstmal so auf dem Schirm haben. Ja, du weißt ja, wie das bei Facebook-Partys so abgehen kann. Da hat es ja schon ganze Ortschaften gegeben, die dann überflutet wurden. Ja gut, das war ja dann eine öffentliche Veranstaltung. Ne? Richtig, ja. Aber die haben wir ja nicht. Wenn es eine öffentliche Veranstaltung wäre. Ich hoffe mal, du hast das nicht öffentlich auf Facebook angekündigt. Nein. Gut. Das ist ja nur eine Veranstaltung, die ja nur auf unserer Seite quasi drin ist. Ne? Okay. Also nur Leute, die unsere Facebook-Seite kennen, können dazu eingeladen werden. Es können auch noch andere eingeladen werden, aber dazu muss ich dessen Freund sein. Sonst geht das, glaube ich, gar nicht. Wir rechnen jetzt zwischen 30 und so um die 30 Gäste. Und das ist ja dann schon einiges. Erzähl mal gerade auf, welche Systeme bisher mitgebracht werden, also wovon du bisher weißt. Ja, also was ich bisher so weiß, ursprünglich waren aus dem Circuit Board gab es 2 Jungs, die sich angemeldet hatten. Es war einmal der Parmenion und Retro Gamer heißt er, glaube ich. Das ist der Dirk und der Ilias. Die wollten ursprünglich eigentlich erst Neo Geos mitbringen, haben sich aber dann doch jetzt, glaube ich, noch kurzfristig umentschieden, weil sie den großen Fernseher dazu nicht mitbringen wollten, weil der wohl sehr schwer ist und so. Weil dann auf so einem kleinen Mini-Röhrenfernseher wollten sie es nicht zeigen. Jetzt bringen sie mit eine 3DO und eine PC Engine. Genau. Des Weiteren, ja, ich bringe einen Amiga 1200 mit. Das wird diesmal mein Highlight sein, weil das noch das Ding ist, wie wir es früher benutzt haben. Mit der Software und der Festplatte und etc. Zum Basteln bringe ich mit mein Mega Drive-System. Mit CD-Laufwerk und 32X. Das muss allerdings sauber gemacht werden, weil wäre wahrscheinlich am Oxidieren. Funktioniert deswegen nicht mehr so hundertprozentig. Also ich kann es eigentlich gar nicht mehr starten. Das 32X läuft nur ab und zu und das CD-Laufwerk auch nur, wenn es Bock hat. Also müssen wir mal schauen, was da läuft. Oder eben nicht läuft. Was haben wir noch? Dein Papa? Ja, also ich bringe noch zum Basteln oder zum Verschenken mein Amiga 500 mit, weil da hat der Muck, der ja auch hier bei uns im Chat ist, mal reingeschaut auf der letzten Home Connected und wollte ja gucken, woran es liegt, warum da die Grafikfehler irgendwo in den Spielen immer wieder auftauchen. Hat dann sich wahrscheinlich herausgestellt, dass es sich hierbei um ein Speicherproblem handelt, um den Arbeitsspeicher, der auf der Hauptplatine fest verlötet ist. Ich habe da ehrlich gesagt keinen Bock drauf, den da rauszulöten und ich habe da auch keine Ahnung von und wahrscheinlich mache ich auch eh alles kaputt. Und deswegen, bevor wir uns ein neues Motherboard holen, schenken wir das an den Bastler. Richtig, einer, der Bock hat, sich damit zu beschäftigen, der kann ihn gerne haben, der ist noch in einem Top-Zustand, zumindest äußerlich. Und die Verpackung sogar noch dabei, also wer den haben will am Samstag, kann ihn gerne mitnehmen, prügelt euch drum. Was genau drin ist, kann ich dir nicht sagen, Frampi, da musst du reinschauen. Aber bring dann einen Torx-Schraubenzieher mit. Ja, bring aber einen Torx-Schraubenzieher mit, genau, weil das Blech, was innen drin verbaut ist, hat Torx-Schrauben, was wir auch erst nicht wussten. Ja, dein Vater? Mein Papa bringt PS1 mit, die PlayStation 1. Und ganz viele Handhelds. Ja. Handhelds, ja. Ich glaube mittlerweile 13 an der Zahl. In der Zahl sind es 13, genau. Und es sind aber auch halt viele, ja, also die meisten sind von Nintendo allerdings. Und aber auch kommt, glaube ich, ein Sega Nomad mit und Sega Game Gear. Richtig. Weiß nicht, was er da noch mitbringt. Auf jeden Fall waren es wohl viele Handhelds. Jupp. Dann die was? Nico und der Dennis, die bringen ein Gerät aus Polen mit. Und zwar die Pegasus mit verschiedenen Spielen. Richtig. Genau, dann unser Kellenmeister, unser Michele. Ja, der bringt was mit, was ich nicht sagen. Doch, er hat es ja schon gezeigt auf Facebook. Ne? Ja, er hat ja schon mal so ein bisschen Werbung gemacht dafür. Der Michele, Kellenmeister, Plauzenkelle, so kennt ihr ihn vielleicht. Der ist ja so sehr bekannt in der Arcade-Szene. Und der hat sich ja mal wieder ein Bastelprojekt aufgehalst. Ja. Er hat einen Controller gebaut für ein bestimmtes Spiel. Ja, hier geht es in dem Fall um Space Zap. Genau. Und dazu hat er den richtigen Controller gebaut. Und ja, das will er mitbringen. Und da könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen, weil das ist eine geile Sache. Weil was Kelle in der Richtung macht, das wird gut. Oh, oh. Es ist alles nur geklaut. Ja, was haben wir noch? ja, Commodore 64, glaube ich, wird der Frampi mitbringen. Das hat er auf jeden Fall gesagt. Frampi, könntest du es vielleicht noch mal gerade kurz wiederholen? Ich glaube, auf jeden Fall Commodore 64. Ja, wie vom Automatenmuck, genau. Space Zap, wie vom Automaten, ja, ganz genau. Und er hat den Controller, also quasi das Control Board hat er quasi nachgebaut. Mhm. Ja. Ah ja, SD2SNES, genau, das bringt er mit. Der Vrampi Ultra 16. Ich glaube, das ist, ich weiß gerade gar nicht, was das genau ist, Ultra 16. Ich weiß nicht, ob das was mit dem Commodore 64 in Verbindung gebracht wird. SD2SNES ist ja eine. Okay. SD2SNES ist ja eine Möglichkeit, ROMs auf einem SNES zu spielen. Haben wir sonst noch irgendwas Wichtiges, was mitkommt? Ja, und ansonsten müsste ich noch mal gerade auf unsere Facebook-Seite schauen. Da habe ich auf jeden Fall noch mehr Informationen zur Verfügung. Stimmt. Vielleicht kriegen wir sogar einmal was anderes, und zwar eine DOS-Ecke. Ja, das wäre schön. Ja, das würde ich mich auch sehr drüber freuen. Wir müssen zwei Freunde von uns noch bearbeiten, dass die mal die Keller durchsuchen. Ich hoffe, sie denken dran. Ja, ich habe da so meine Zweifel. Ich auch, deswegen. Aber ich würde mich sehr freuen. Ich will mich ja nicht meinen Freunden gegenüber. Aber ich glaube, dass sie keine Zeit haben und dann irgendwie doch nicht erscheinen können. Wo sind denn jetzt die Liste mit den Leuten, die kommen? Oder beziehungsweise die Liste mit den Sachen, die mitgebracht werden? Ja, wenn man so viel schreibt, muss man lange nach unten scrollen, ne? Oder wie war das? Ja. Ach ja, einen C64 2 mit Laufwerk bringe ich noch mit, auch zum Verschenken, und einen 128er. Der, wo ich auch nicht weiß, ob der läuft oder nicht läuft, keine Ahnung. Ich gebe die Sachen einfach mal weg, ich brauche Platz. So, dann scrollen wir runter. Planquadrat. Richtig, Planquadrat, auch hier bei uns im Chat, glaube ich, heute. Ich weiß nicht, ob er noch anwesend ist. Er wollte einen Schneider CPC mitbringen mit Grünmonitor oder eventuell eine Pong-Konsole oder beides. Genau, richtig. Ganz wichtig noch, Intelli Mike, auch schon mal hier bei uns im Chat gewesen, bringt mit das Intellivision mit Intelli Voice und Computererweiterung. Da freue ich mich auch schon drauf, weil das sind auch Peripherie. Für das Intellivision, die ich gar nicht kenne und die ich auch noch nicht gesehen habe bisher. Ist dann auch interessant, das mal live zu sehen. Der Arne will den Atari Jaguar mitbringen und den Lynx. Genau, und das ist erstmal das, wovon ich weiß. Ach Silvio, ja, der Silvio fehlt noch. Silvio fehlt noch, genau. Wo war der Silvio? Silvio, habe ich den nicht hier auch irgendwo? Der hat doch eine Nachricht geschrieben. Ja, Silvio bringt das Wacky Wit mit. Der hat sein Wacky Wit-Brett, hat er gesagt, würde er gerne mitbringen. Stimmt. Mhm. Und das Master-System. Und das Master-System mit 3D-Brille und Lightgun. Ja, der Rest wusste er noch nicht, ob er den genau mitbringt. Eventuell noch Nomad oder Saturn. Und oder Megajet. Oder SG-1002 und oder Game Gear. Oder falls jemand was Spezielles will, dann einfach melden. Hat er schon einige Kommentare. So, da hat er auch schon ein paar Kommentare drauf bekommen. Und hier geht es dann jetzt sehr wahrscheinlich. Er wird dann sehr wohl das Master System, den Saturn und das SG-1002 mitbringen. Genau. Ja. Jetzt bräuchten wir noch jemanden, der einen Fixit-Felix-Automaten mitbringen kann. Ja, oder? Das wäre cool. Ja, genau. Ich könnte ja meinen Automaten mitbringen. Ja, genau, mach das. Ja, meinen Automaten mitbringen. Und wer dann die Möglichkeit hat, das Fixit-Felix, was auf dem Automaten lief, quasi irgendwie als Datei zu besorgen, dann kann man das bei mir auf dem Automaten noch installieren. Und dann können wir bei uns Fixit Felix hocken. Slackland heult. Warum? Musste das beides auf einen Tag fallen, würde gerne kommen. Ja, Slackland. Dein Aber Tag würde auch schön werden. Slackland, ich denke, dein Tag wird auch schön. Da gehe ich, sehr schön. Ich ganz von schön. Aus. ja, macht ihn euch zu eurem schönsten Tag eures Lebens. Das ist wichtiger als unser Treffen, glaub mal. Wir machen ja in einem halben Jahr oder so wieder einen. Und also vielleicht machen wir dann wieder eins, das müssen wir erstmal gucken. Ja. Ja, also es wird nicht das letzte Mal gewesen sein, mit Sicherheit nicht. Ich bin mal gespannt auf den Samstag, ich freue mich schon drauf. Das wird sicher wieder richtig, richtig, richtig geil. So Leute, ich habe jetzt noch einen Track, den ich mir gewünscht habe. Und dann ist die Sendung eigentlich schon fast vorüber. Da machen wir noch eine kleine Abmoderation. Und dann sind wir weg vom Fenster. Jetzt hier für euch Ron Claren und Battle Squadron. Viel Spaß. Ja. Classic Video Games Radio. So, ja, da sind wir jetzt soweit, würde ich sagen, am Ende unserer Sendung angelangt. Wir hatten wahnsinnig viel Spaß, würde ich sagen. Ja, war toll. Auf jeden Fall. Wir hatten auf jeden Fall sehr viel Spaß. Wir hoffen, ihr hattet den auch. Und wir hoffen, dass ihr dann auf jeden Fall zur nächsten Sendung auf jeden Fall auch wieder mit dabei seid. Wir hatten jetzt hier insgesamt 15 Hörer. 16. Ja, dann müsstest du 15 sagen. 16 ist nicht richtig. Also. Einer ist ja weniger. Also. Ja, also sind es 15 gewesen. Dafür, dass das eine kurzfristige Geschichte hier war, war das eine tolle Sache. Dankeschön fürs Zuhören und ich weiß nicht, was wir jetzt vielleicht noch sagen könnten. Frank, hast du noch was? Meinst du das mit den Wünschen von eben? Ja, das kannst du jetzt ja vielleicht noch gerade erwähnen. Genau, und zwar wollen wir eine kleine Sache noch austesten. Wir nutzen ja zum ersten Mal die neue Software jetzt und so weiter und Marco hat nicht alle Songs eben verfügbar gehabt, die gewünscht wurden. Aber wir haben wahrscheinlich eine Möglichkeit, über einen kleinen Umweg, über meinen Winamp hier, die Wünsche doch noch zu erfüllen, die eben nicht gespielt werden konnten. Und das würden wir im Anschluss an die Sendung dann noch austesten. Wenn ihr also dann noch zuhören wollt, könnt ihr gerne machen. Kann sein, dass das schief geht, aber es müsste eigentlich funktionieren. Das sehen wir dann. Genau. Wir werden also den Stream kurz disconnecten. Ihr werdet aber auf dem Stream bleiben. Und da werdet ihr also nicht viel von merken. Ich werde kurz disconnecten und dann wieder verbinden. Und dann seid ihr wieder mit dabei. Und wie gesagt, dann werden wir das mal ausprobieren, sodass der Frank dann quasi seine Lieder über meinen Stream schickt. Genau. Das ist etwas verquert, aber das ist ja auch nicht schlimm. Ihr müsst das gar nicht. Hauptsache, es funktioniert. Ihr müsst gar nicht wissen, wie das funktioniert. Es wird, wenn es funktioniert, auf jeden Fall funktionieren. Genau. MTH-Beta-Tester, richtig. Ganz genau. So, Leute, ja, ansonsten vielen, vielen Dank, wie gesagt, fürs Zuhören und ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir hören uns dann, ja, wir sehen uns hoffentlich nächsten Samstag. Ansonsten hören oder sehen wir uns zur nächsten Sendung. Wo wir unseren natürlich ein Video zeigen werden von unserem schönen Samstag. Ja, die nächste Videosendung wird natürlich dann hauptsächlich über das User-Treffen handeln. So sieht's aus. Genau, 6. April ist der Sonntag. Ja. Genau. So, und du musst dir angewöhnen, näher ans Mikro zu gehen. Bin ich so leise. In Zukunft, ja. Du musst immer den Ausschlag da sehen, ne? Ich habe keinen Ausschlag. Nee, du nicht, aber das Mikro. Okay, gute Nacht zusammen. Schlaft gut, bleibt noch dabei ein bisschen, wenn ihr wollt, um die gewünschten Sachen vielleicht noch zu hören. Und ansonsten bis dahin mal, macht's gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss, macht's gut. Classic Video Games Radio.